Es erging aber das Wort Jahwes an mich folgendermaßen: Menschensohn, richte dein Antlitz wider die Ammoniter, weissage wider sie und sprich zu den Ammonitern, hört das Wort des Herrn Jahwe. So spricht der Herr Jahwe, weil du riefest über mein Heiligtum, dass es entweiht ward, und über das Land Israel, dass es verwüstet ward, und über das Haus Juda, dass sie in die Verbannung gingen, darum will ich dich fürwahr denen im Osten zum Besitze geben, dass sie ihre Ringlager in dir einrichten und ihre Behausungen in dir anlegen. Sie werden deine Früchte essen, und sie werden deine Milch trinken. Und ich will Rabba zu einem Kameltrift machen und das Ammoniterland zu einem Lagerplatz für Schafe, damit ihr erkennet, dass ich Jahwe bin. Denn so spricht der Herr Jahwe, weil du in die Hand klatschtest und mit dem Fuße stampftest und dich mit einer Verachtung so recht von Herzen über das Land Israel freutest. Deshalb fürwahr recke ich meine Hand gegen dich aus und mache dich zu einem Raube für die Völker und rotte dich aus den Nationen und tilge dich hinweg aus den Ländern, vernichten will ich dich, damit du erkennest, dass ich Jahwe bin. So spricht der Herr Jahwe, weil Mob sagt, nun ist das Haus Juda wie alle anderen Völker. Deshalb fürwahr will ich die Abhänge Moabs offenlegen, dass es der Städte bar wird, seine Städte bis zur äußersten, der Zierde des Landes, Beth-Jesimot, Baal-Meon und Kirjathaim. Denen im Osten gebe ich es zum Ammoniterland hinzu zum Besitze, dass der Ammoniter unter den Völkern nicht mehr gedacht werden soll. Und an Mob werde ich Gerichte vollstrecken, damit sie erkennen, dass ich Jahwe bin. So spricht der Herr Jahwe, weil Edom rachgierig am Hause Juda gehandelt und sich schwer verschuldet hat, indem es sich an ihnen rächte, deshalb spricht der Herr Jahwe also, so will ich nun meine Hand gegen Edom ausrecken und Menschen und Vieh aus ihm hinwegtilgen und will es zu einer Wüstenei machen. Von Teman bis nach Dedan hin sollen sie durchs Schwert fallen. Und ich will meine Rache an Edom in die Hand meines Volkes Israel legen, dass sie mit Edom meinem Zorn und Grimme gemäß verfahren und dieses meine Rache spüre, ist der Spruch des Herrn Jahwe. So spricht der Herr Jahwe, weil die Philister rachgierig handelten und mit einer Verachtung so recht von Herzen Rache übten, auf ein Vertilgen in endloser Feindschaft bedacht, darum spricht der Herr Jahwe also, fürwahr. Ich werde meine Hand gegen die Philister ausrecken und die Kreter ausrotten und den Überrest am Meeresstrande betilgen. Und ich werde große Rachetaten an ihnen vollstrecken durch grimmige Züchtigungen, damit sie erkennen, dass ich Jahwe bin, wenn ich meine Rache über sie bringe.